Der Landesvorsitzende der Partei für Wiedergeburt und Fortschritt Nigerias, Kuzwil Unnazi, widmete dem Genossen Kim Jong-il zu seinem 75. Geburtstag ein Geschenk. Der Parteichef übergab am 10. Februar dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVIAK in Nigeria das Geschenk.